Alles neu, also alles wie gewohnt. Keiner wird verschont, denn sie geiern auf den Thron. Yeah, machten einige Millionen, teilten die Vision, Schein wie der Mond, guck, die Uzi ist geladen und ich warte auf meinem Anwesen. Sie dachten echt, ich könnte nicht mit dieser Angst leben. Das sind Filme, als würde dich ein Cop killen. Wir klopfen an die Himmelspforte, so wie Bob Dylan. Laufen Stress auf dem Hof, so wie Knastwärter. Ich merk mir deine Fresse wie ein Asperger, nachts Ärger, denn sie sind mir immer auf den Fersen. Egal wie oft du fällst, wir kämpfen bis wir sterben. Yeah, keine Gnade für euch Bastarde. Der Weg ist steinig, doch ich geh, solange ich Kraft habe. Yeah, mit der Glock in den Shop. Ich hab Bilder im Kopf, Sonny, Vincent van Gogh. Heute hab ich alles, was ich wollte. Meine Frau, meine Kinder, meine Goldene. Meine Eltern, hoch über den Wolken. Ich weiß, was Erfolg ist, Zeit ist nicht käuflich. Yeah, heute hab ich alles, was ich wollte. Meine Frau, meine Kinder, meine Goldene. Meine Eltern, hoch über den Wolken. Ich weiß, was Erfolg ist, Zeit ist nicht käuflich. Yeah, ich bin der Typ, der hier seit 20 Jahren den Laden schmeißt. Braun gebrannt, AfD, Carmen Geist. Alles Bullshit, RTL, Kabel 1. Schwarzes Geld, Ware heiß, Atemnot, Fahrenheit. Geht mal eure niedlichen Schecks einlösen. Meine Vita, Respekt einflößend. Deutsche Rapper und ihr Ego, Name-Dropping. Deutsche Rapper sind auf Hero, Trainspotting. Yeah, mache Scheine, verbrassi. Hits über Coca wie Miami Yassin. Nachts unterwegs, Straßenpoet. Der Wagen Rosé, Ferrari-Emblem. Apartment am See, die Nase voll Schnee. Der Graf von Monte Cristo hat die Jahre gezählt. Yeah, ihr seid räudige Hunde, ich hab Freunde gefunden, Träume im Dunkeln. Heute hab ich alles, was ich wollte. Meine Frau, meine Kinder, meine Goldene. Meine Eltern, hoch über den Wolken. Ich weiß, was Erfolg ist, Zeit ist nicht käuflich. Yeah, heute hab ich alles, was ich wollte. Meine Frau, meine Kinder, meine Goldene. Meine Eltern, hoch über den Wolken. Ich weiß, was Erfolg ist, Zeit ist nicht käuflich. Yeah, all die Momente, die nie wiederkehren. Eines Tages zählen keine Siege mehr, sie rennt mir davon. Seit 98, Geld auf der Bank, aber Zeit ist nicht käuflich, yeah. All die Momente, die uns machten, die, in denen wir weinten und lachten, sie rennt mir davon. Seit 98, Geld auf der Bank, aber Zeit ist nicht käuflich. Heute hab ich alles, was ich wollte. Meine Frau, meine Kinder, meine Goldene. Meine Eltern, hoch über den Wolken. Ich weiß, was Erfolg ist, Zeit ist nicht käuflich, yeah. Heute hab ich alles, was ich wollte. Meine Frau, meine Kinder, meine Goldene. Meine Eltern, hoch über den Wolken. Ich weiß, was Erfolg ist, Zeit ist nicht käuflich, yeah.